Charisma. Man hat es oder nicht? Mich hat es persönlich sehr gefreut, dass der Spiegel, es ist immerhin mal ein bekanntes Magazin, sich halt von uns beeinflussen lassen. Und es zeigt natürlich auch sehr schön, dass dieses Thema doch eines ist, welches von Interesse ist. Unser nächstes Stück ist Charisma. Thank you.